Aus dem Vorwort zur fünften Auflage. Meine Antwort an die Großloge von Wien. Was ist Freimaurerei? Ihr Inhalt ist Geist, ihr Wesen ist Freiheit, ihr Wirken ist Liebe, ihr Streben ist Licht, ihre Symbolik enthüllt die ganze Tiefe der sittlichen Weltordnung, ihre Kraftübung ist das sittliche Bauen, das stille, ernste Bauen von innen heraus, das alle geistigen und sittlichen Kräfte weckt und in jedem Einzelnen und in der Gesamtheit einen Tempel zu erbauen trachtet, in dem Glaube und Treue, Liebe und Opfersinn, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit und jede deutsche Tugend wohnen und wirken. Schöne, stolze Worte sind es, die B.R. Oskar Leschhorn spricht. Hätte ich sie vor 2, 3 Jahren vernommen, wer weiß, ob ich nicht als Lichtsuchender die Aufnahme in eine Bauhütte angestrebt hätte. Heute liegt für mich die Sache wesentlich anders. Heute habe ich mir meine eigene Überzeugung gebildet aufgrund eingehender Studien, wie sie der Durchschnittsfreimaurer sein Leben lang nicht betreibt und in der Regel auch gar nicht betreiben kann. Wie ich dazu kam, mich mit der königlichen Kunst zu beschäftigen, ist bereits im Schlusswort der ersten Auflage angedeutet. Im Prozesse gegen den Hochverräter Kramarsch wurden vielfach seine Verbindungen mit geheimen und geheimnisvollen Gesellschaften gestreift, über deren Wesen und Wirken man nichts Näheres erfahren konnte. Wo nach der Lage des Falles eine ganz besondere Enthüllung zu erwarten war, riss der Faden plötzlich ab. So viel aber stand bereits damals für mich fest, dass Kramarsch einer geheimen Organisation angehören musste, deren Tätigkeit sich über ganz Europa erstreckte. Dazu kam noch etwas anderes. Die Ermordung unseres Thronfolgers schien mir mehr zu sein als nur der zufällige Anlass für den Ausbruch des Weltkrieges. Die nationale Begehrlichkeit und Anmaßung der Tschechen und Südslawen hatte damals bei uns Formen angenommen wie nie zuvor. In zahllosen Städten und Märkten Österreichs fanden Woche für Woche slawische Massenumzüge und Versammlungen statt, deren aufreizendes, staatsgefährdendes Wesen nicht einmal mehr von den Behörden geleugnet wurde. Aber die Behörden waren machtlos, weil ein willensschwacher Ministerpräsident, Graf Stürck, den gebrechlichen Staatskarren lenkte und ein müder alter Kaiser, der von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten war, regierte. Ein Tag war es besonders, an dem in allen Gauen Österreichs, im Süden wie im Norden, in slowenischen, tschechischen und deutschen Orten slawische Massenumzüge, Versammlungen unter freiem Himmel und allslawische Festlichkeiten stattfanden wie nie zuvor. Es war der 28. Juni 1914, an dem sich, wie man sich zuflüsterte, etwas ganz Besonderes ereignen sollte. Ein Rittmeister, der damals in Brünn weilte, erzählte mir eine geringfügige Einzelheit, die jedoch so bezeichnend ist, dass sie auf ihn wie auf mich einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat. Namentlich vor dem Telegrafenamt, sagte er, staute sich die Menge. Man schien ungeduldig und mit großer Spannung auf etwas zu warten, denn fortwährend hörte man Rufe und Fragen: »Njeni, jest je ta di Telegramm? Ist denn noch kein Telegramm da?« Und das Telegramm kam und meldete die Ermordung des Thronfolgers und seiner Gemahlin. Die Festlichkeiten wurden dessen ungeachtet fortgesetzt. In Brünn schritt später über höhere Weisung die Landesregierung ein. An anderen Orten hingegen dauerten die Gelage und Freudenausbrüche bis in den grauenden Morgen hinein. Dies wird verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass der Thronfolger unter den Slawen zahllose Feinde hatte, die von ihm, dem besten Freund des deutschen Kaisers, eine Neuordnung der Dinge befürchteten, die sie gegen die Slawen richten würde. Wer waren nun die Mörder? Geistig und sittlich unreife Burschen, Mitglieder der serbischen Narodna Obrana, der Volkswehr, teilweise auch Mitglieder der Sokol, der Turnvereine. Später kam aber noch anderes heraus. Aus dem Buche des Professor Faros, der Prozess gegen die Attentäter von Sarajevo, aktenmäßig dargestellt von Professor Fares im Deckert Verlag, Berlin 1918, geht klar hervor, dass der Thronfolger Mord von freimaurerischer Seite geplant, beschlossen und durchgeführt wurde. Die Hauptpersonen waren Freimaurer. Major Tankosic, Dr. Kasimirovic, Ziganovic und der Mordbube Kabrinovic. Das Wesentliche habe ich im 14. Abschnitt dieses Buches hervorgehoben. Wer die ungemein schlaue Anwerbung der Täter kennenlernen will und die Art, wie sie allmählich und unmerklich dahin gebracht wurden, den Mordgedanken zur Tat werden zu lassen, der sei auf jenes Buch von Professor Pharos ausdrücklich verwiesen, zu dem der geheime Justizrat Professor Dr. Kohler eine lesenswerte Einleitung geschrieben hat. Also die Freimaurer sollten dahinter stecken? Ich hatte mich nie zuvor mit der Freimaurerei ernstlich beschäftigt, die Schwindelgeschichte des Leo Taxil war mir wohl noch in verblasster Erinnerung, die Namen der berüchtigten Miss Diana Vaughan, ihrer Schwester Sophie Walder, des Teufels Bitro und manches andere lebten vor mir wieder auf. Grund genug, der Angelegenheit mit Misstrauen zu begegnen. Aber die Aussagen lauteten so unzweideutig, dass ich mir vornahm, der Sache auf den Grund zu gehen. Dazu kam, dass mir kurz vorher, im November 1917, von einem sehr gut unterrichteten und verlässlichen Gewährsmann mitgeteilt worden war, dass Dr. Karl Kramarsch Freimaurer sei und dem Grand Orient de France angehöre. Ich fing also an, mich mit der freimaurerischen Literatur zu beschäftigen, zunächst aus keinem anderen Grunde als dem, mir selbst in dieser wichtigen Frage Klarheit zu verschaffen. Ein Lichtsuchender, emsig bestrebt, der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Nach dem, was ich nun aus den Schriften der deutschen Freimaurer über sie selbst erfuhr, waren sie eine höchst unschuldige, ehrenwerte und anständige Gesellschaft. Ein ganz anderes Bild erhielt ich jedoch von der französischen Freimaurerei, als mir B.R. Dr. Wilhelm Ohrs Buch über den Geist der französischen Freimaurerei in die Hände fiel. Nun sammelte ich Bücher und Schriften von Freimaurern, aber auch von ihren Gegnern und machte mir aus allem genaue Auszüge. Als ich mich endlich daran wagte, das gesammelte Material zu sichten und Wesentliches von Unwesentlichem, Wahren von anscheinend Falschem zu scheiden, blieben mir etwa 5000 Notizen übrig, die den Grundstock für meine späteren Abhandlungen bildeten. Schwerlich wird es sehr viele Freimaurer geben, die sich ebenso genau um ihre königliche Kunst bekümmern, wie ich, der Profane, dem es nur unter ungleich größeren Schwierigkeiten möglich gewesen ist, in die geheimnisvollen Irrgänge des Tempels der Menschheit einzudringen.